Michael, Peter, hast du schon mal ein Buch von Malcolm Gladwell gelesen? Ich glaube, ich habe eine seiner Essaysammlungen gelesen, wenn das zählt. Das zählt, weil das ist nämlich genau das, was seine Bücher sind. Ich gehe da mit gemischten Gefühlen rein. Ich glaube eigentlich, dass ein Teil seiner frühen Arbeit echt gut ist. Und mir ist der Unterschied sehr bewusst zwischen den Faktencheck-Standards beim New Yorker, legendär hoch, und den Faktencheck-Standards bei großen Buchverlagen, die schlicht nicht existieren. Tolle Analyse von jemandem, der noch nie ein Malcolm Gladwell Buch gelesen hat. Ich versuche nur vorauszusagen, worauf du mich einlässt. Ich bin reingegangen und dachte, Gladwell ist so ein gewöhnlicher Pop-Science-Schreiberling. Ich bin rausgegangen und denke, er ist womöglich ein echter Psychopath, der an nichts glaubt, außer an seinen eigenen Ruhm. Jetzt, nachdem du 1.0.000 Stunden damit verbracht hast, sein Werk zu lesen. Also, er ist Journalist. Er kommt, er geht Anfang 30 zum New Yorker. Ich glaube, das ist 1996. Und er dümpelt da einfach rum bis zum Jahr 2000, als er The Tipping Point veröffentlicht. Stimmt. In The Tipping Point stellt er eine Theorie auf, wie Ideen sich durch die Gesellschaft verbreiten. Er sagt, sie verbreiten sich ähnlich wie Epidemien. Seine Hauptidee ist das, was er The Law of the Few nennt, die These, dass eine kleine Zahl von Menschen verantwortlich ist für die Verbreitung von Ideen durch die Gesellschaft. Ach, das ist sein Ding, wo er sich einen Namen mit Großbuchstaben ausdenkt. Genau, so wie das Gesetz der Leute, die du im Studium nicht kennst oder so, und dann sagt er, das erklärt alles. Ja, das erinnert mich sehr an akademische Piper, die sich Abkürzungen ausdenken, damit ganz normale Dinge exotisch klingen. Ja, und was interessant ist bei Gladwell, er verpackt meistens eine Idee, die schon einen Namen hat. Es gibt zum Beispiel das sehr bekannte 80-20-Prinzip in der Wirtschaft. Die Idee, dass 80% der Arbeit in einer Situation von 20% der Menschen erledigt wird. Gladwell erwähnt das in The Tipping Point und tut so, als würde es The Law of the Few stützen. Obwohl es in Wirklichkeit einfach The Law of the Few ist, nur etwas genauer beschrieben. Das ist auch das erste Mal, die erste Andeutung, die wir bekommen, dass Gladwell vielleicht ein bisschen besessen ist von den außergewöhnlichen Menschen unter uns. Vielleicht sind die 20% ja wirklich gut für uns anderen 80%. Also, The Tipping Point explodiert. Die Leute lieben es. Es landet am Ende 8 Jahre auf der New York Times Bestsellerliste. Das katapultiert Gladwell. Er ist quasi gesellschaftliche Royalty zu diesem Zeitpunkt. Ja, 2005 bringt er Blink raus. Die These von Blink ist im Wesentlichen, dass menschliche Intuition so stark ist, dass unsere spontanen Eindrücke und Entscheidungen oft genauer sind als durchdachte Urteile. Das Buch beginnt mit einem Beispiel einer antiken griechischen Statue, die zu einem Museum in Kalifornien gebracht wurde, und diverse Experten hatten spontan den Eindruck, dass sie eine Fälschung sei. Nach monatelanger eingehender Untersuchung entschied das Museum jedoch, dass sie echt sei. Es hat lange gedauert, das zu beweisen, aber der erste Eindruck stellte sich als richtig heraus. Sie war wahrscheinlich doch eine Fälschung. Gladwell nutzt das und andere Daten und Anekdoten, um die Idee zu weben, dass erste Eindrücke wertvolle Weisheitsbrocken enthalten. Und nicht nur das, sondern dass erste Eindrücke in vielen Fällen nützlicher sind als Schlüsse, die nach sorgfältigem Nachdenken gezogen werden. Das ist so perfekt. Das ist auch die perfekte Idee für diese Ära. Weil ich sicher bin, wenn man durch die Welt und die Geschichte geht und nach Anekdoten sucht, die dieses Prinzip illustrieren, findet man sehr gute Geschichten, aber man kann 1 Million guter Geschichten finden, die dieses Prinzip illustrieren. Und wenn man nach dem genauen Gegenteil sucht, dass man seinem ersten Instinkt nie vertrauen soll, findet man genauso viele gute Geschichten. Also ist es nicht klar, dass es hier eine universelle Regel gibt. Es ist einfach ein Haufen Geschichten, genau. Es ist nicht so, dass da gar nichts dran ist. Es ist so, dass Gladwell seine These brutal übertreibt. Also, Blink stürmt auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Aber diesmal ist die Kritik aus der Wissenschaft etwas aggressiver. Der Daily Telegraph veröffentlicht eine Rezension, die die Belege für die These als dünn bezeichnet. Die New Republic veröffentlicht eine vernichtende Kritik vom Bundesrichter Richard Posner, Verhaltensökonom Daniel Kahnemann, ich glaube, ich spreche das falsch aus, aber egal, kritisiert das Buch öffentlich dafür, die Implikation zu fördern, menschliche Intuition sei magisch. Und dieser letzte Punkt ist wichtig. Weil ich das Buch gelesen habe, als es rausgekommen ist und mich kaum noch erinnere. Aber was ich noch weiß, obwohl er oft auf das zurückgreift, was sich nach seriöser Wissenschaft anfühlt, zumindest ein bisschen, deutet er auch auf etwas hin, das fast paranormal wirkt. Stimmt, übrigens, diese Statuengeschichte. Als er die Experten fragte, warum ihr erster Eindruck war, dass sie gefälscht ist, die sagten, sie war nicht schmutzig genug. Statuen kommen aus dem Boden, also war sie nicht schmutzig genug. Und ich dachte, ist das die brillante Intuition, um die du dein Buch baust? Das ist aber auch so ein interessantes Beispiel. Weil das ja Experten sind. Stimmt. Mein erster Eindruck von einer Statue wäre absolut wertlos, aber der erste Eindruck von jemandem, der 30 Jahre lang griechische Statuen betrachtet hat, der ist vielleicht besser als mein durchdachtes Urteil, aber das ist Ergebnis von Training. Also ja, es kommt halt drauf an. Genau, das ist die einzige echte Regel, stimmt. Und er redet auch darüber, dass es wichtig ist, dass sie Experten waren. Aber das ist so ein Gladwell-Ding, worüber ich noch etwas mehr reden werde. Sobald er alle seine Einschränkungen hinzufügt, denkst du, naja, dann bedeutet das ja gar nichts, oder? Dann ist die These uninteressant. Und Blink ist toll, weil ich mir einfach vorstelle, wie jemand nach dieser These lebt, immer dem Bauchgefühl folgt. Wie schnell würdest du sterben? Du fährst irgendwo hin und dein Kumpel sagt, ich ruf mal Google Maps auf. Und du sagst, nein, Alter, ich blink das einfach. Stimmt. Ich hätte fast gewollt, dass ich die Energie hatte, Blink nochmal zu lesen, weil es von seinen großen Büchern mit Abstand die dümmste These hat. Du liest das und denkst, was zur Hölle redest du da? Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst, dass ich es nicht getan habe, aber gleichzeitig war es die richtige Entscheidung. Ich weiß, das war es. Es ist lustig, dass dein erster Eindruck des Buches Blink falsch war. Und du hast erst nachher gelernt, dass es Schwachsinn ist. Naja, also Outliers. 2008 veröffentlicht Gladwell Outliers, The Story of Success. Das ist das Buch, um das es in dieser Folge geht. Und ich präsentiere dir mein bestes Bemühen, die These von Outliers zusammenzufassen. Hier ist sie. Erfolg entsteht aus einer Kombination von Glück und harter Arbeit. Meryl Streep Stimme, bahnbrechend. Warte kurz, ich schick dir den Klappentext. Ich will, dass du die ersten zwei Sätze liest. Ich glaube, das wird ein Zitat von Oprah oder so. Er sagt, um erfolgreiche Menschen zu verstehen, haben wir uns viel zu sehr auf ihre Intelligenz, ihren Ehrgeiz und ihre Persönlichkeit konzentriert. Stattdessen, argumentiert Malcolm Gladwell in Outliers, sollten wir uns die Welt anschauen, die die Erfolgreichen umgibt, ihre Kultur, ihre Familie, ihre Generation und die eigentümlichen Erfahrungen ihrer Kindheit. Oh, also ist das so genetisches Zeug? Wir werden gegen Ende dieser Folge eine sehr dunkle Wendung nehmen. Wenn wir zum, sagen wir, genetischen Erbeteil kommen, 2 für 2. Mit der dunklen Wendung in diesem Podcast. Also, der erste Pitch ist einfach, du hast gedacht, reiche und erfolgreiche Menschen haben ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Stellung zu 100% selbst erarbeitet. Aber Malcolm Gladwell ist hier, um dir zu sagen, dass das nicht ganz stimmt. Und das ist halt so, ja, das denkt doch niemand wirklich, ja. Ich lese dir ein frühes Zitat aus dem Buch, wo er die These ungefähr definiert. In Outliers will ich euch davon überzeugen, dass diese persönlichen Erklärungen von Erfolg nicht funktionieren. Menschen steigen nicht aus dem Nichts auf. Wir verdanken etwas unserer Herkunft und unserer Förderung. Die Menschen, die vor Königen stehen, sehen vielleicht aus, als hätten sie alles alleine geschafft, aber in Wirklichkeit sind sie ausnahmslos Begünstigte von verborgenen Vorteilen und außergewöhnlichen Gelegenheiten und kulturellen Erben, die es ihnen ermöglichen zu lernen, hart zu arbeiten und die Welt auf eine Weise zu verstehen, die anderen verwehrt ist. Ich meine, auf einer Ebene klingt das wie etwas, womit ich einverstanden bin. Jeff ist nicht reich, weil er ein außergewöhnlicher Mensch ist. Er ist reich, weil er alle möglichen unsichtbaren Vorteile hatte, die er selbst nicht anerkennt. Also, auf einer Ebene, ja, da weht strukturell Rückenwind für reiche Leute. Ja, ich wollte diese These mögen. Ich bin sehr sympathisch gegenüber den Grundlagen, weil Amerika eine sehr individualistische Kultur ist, die Menschen für ihre Leistungen vergöttert. Und es ist schön, irgendeine Art von Gegendruck zu sehen. Aber andererseits, die Ideen, die er widerlegt, sind Ideen, die niemand links von Ayn Rand wirklich glaubt. Stimmt. Wie erwähnt, sind seine Bücher im Wesentlichen eine Reihe von einzelnen Essays. Ich will also die Kapitel durchgehen. Das erste Kapitel handelt davon, wie die besten kanadischen Eishockeyspieler fast alle Geburtstage in den ersten Monaten des Jahres haben. Das erklärt sich dadurch, dass der Stichtag für kanadische Nachwuchsligen im Januar lag. Stimmt. Was passierte? Im jungen Alter ist ein paar Monate älter seien ein großer Vorteil. Die älteren Kinder übertrafen die anderen, die wurden dann für bessere Teams ausgewählt, bekamen besseres Coaching, mehr Ressourcen, die ihrer Entwicklung gewidmet wurden. Stimmt, wenn du das schon mal gehört hast, entweder weil Outliers es popularisiert hat oder weil diese Forschung seit den 1980ern existiert. Ach ja, und als Outliers rauskam, war das so weithin bekannt, dass viele Schulen es bereits in ihre Schülerbewertungen einbezogen haben. Oh, interessant. Also, gleich am Anfang... Hatte ich das Gefühl, in Kapitel 1 nichts gelernt zu haben? Das ist ein komisches Gefühl. Und dann kommt man zu Kapitel 2. Kapitel 2 heißt The 10,000-Hour-Rule. Ach, dieses Ding. Das ist das Große. Stimmt. Die zentrale Behauptung, um in irgendetwas Experte zu sein, muss man etwa 10,000 Stunden geübt haben. Gladwell schreibt ausdrücklich, Forscher haben sich auf das geeinigt, was ihrer Meinung nach die magische Zahl für echte Expertise ist, 10,000 Stunden. Aber er präsentiert keinerlei Meta-Analyse oder ähnliches. Stimmt, stimmt. Es gibt keinen Beleg für einen angeblichen Konsens unter Forschern, weil es absolut keinen solchen Konsens gibt. Ja, das ist auch eine merkwürdig runde Zahl, ja. Von allen Forschern, die ich interviewt habe, wäre eine wissenschaftlichere Aussage eher irgendwo zwischen 8,000 und 12,000 Stunden. Und diese Denkschule ist anderer Meinung. Und jene sagt, es sind 4,000. Das klingt einfach nicht so, wie Forscher zu Ergebnissen kommen. Ich würde auch sagen, das Konzept von Expertise ist unglaublich ungenau. Stimmt. Stimmt. Ich glaube, ich bin so gut in Word, wie man sein kann. Der Beste der Welt in Word ist nur ein kleines bisschen besser als ich, weil die Obergrenze erschreckend niedrig ist. Stimmt. Bei etwas wie Basketball oder Cello brauchst du wirklich Zehntausende von Stunden einen unglaublichen Input. Ja. Und manche Fähigkeiten, Dame zum Beispiel, sind wahrscheinlich nicht so komplex wie Schach. Um Schach zu meistern, brauchst du einfach viel mehr Stunden als für Dame. Gutes Gespür. Weil er tatsächlich über beides spricht, Schach und Basketball, in einem Essay. Ich denke, ihm zugutehalten redet er über Dinge, bei denen Übung dich über tausende von Stunden tatsächlich verbessert. Aber er extrapoliert hauptsächlich aus einer einzigen Studie über Elitegeiger, die bis zum Alter von 20 Jahren im Durchschnitt etwa 10,000 Stunden Lebensübungszeit hatten. Er zitiert einen Neurologen, der die 10,000-STUNDEN-THESE ebenfalls anführt. Dieser Neurologe ist Daniel Levitin, zitiert mit: Noch niemand hat einen Fall gefunden, in dem echte Weltklasse-Expertise in weniger Zeit erreicht wurde. Okay, das klingt schon nach Schwachsinn. Viel zu weitreichend, um verlässlich zu sein. Noch niemand hat je einen Fall gefunden. Was bedeutet das überhaupt? Es ist seltsam, das zu sagen. Seltsam, dass ein Wissenschaftler das sagt. Was meinen Verdacht verstärkt, dass hier vielleicht übertrieben wird, auf der nächsten Seite schreibt Gladwell, Schachgroßmeister zu werden dauert etwa 10 Jahre. Nur der legendäre Bobby Fischer hat dieses Elite-Level in weniger Zeit erreicht. Als Schachfan bin ich da sofort gestolpert. Das ist falsch. Magnus Carlsen, der amtierende Weltmeister, war mit 13 Großmeister und hat mit 5 Jahren angefangen zu spielen. Lu Shanglai wurde kurz vor seinem 14. Geburtstag Großmeister und wurde mit 6 eingeführt. Sergei Kajakin war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Outliers der jüngste Großmeister überhaupt. 12 Jahre und 7 Monate, hat mit 5 angefangen. Er sagt also im Grunde, der Einzige, der je in so jungem Alter Schachgroßmeister wurde, ohne diese jahrelange Übung, ist Bobby Fischer. Und dann 5 Minuten googeln und da sind schon 3 andere, die das getan haben. Er ist also gar kein so großer Outlier. Nein. Eine Formulierung. Das ist also das erste konkrete Beispiel für die Regel. Und es ist nachweislich falsch. Ich habe die Endnoten gecheckt, um die Quelle zu finden. Und ich war ziemlich sicher, dass er eine sehr veraltete Quelle nutzt. Weil die meisten dieser Spieler zur Veröffentlichungszeit von Outliers noch ziemlich jung waren. Und tatsächlich, er nutzt eine Studie von 1996. Ich konnte keine Kopie dieser Studie finden, aber ich bin ziemlich sicher, dass Gladwell sie trotzdem falsch dargestellt hat. Denn es stimmte auch 1996 nicht. Stimmt. Und soweit ich das beurteilen kann, war es seit 1994 falsch. Als du also die Faktencheck-Standards des New Yorker versus die der großen Verlage erwähnt hast, der A hat's mich zum ersten Mal getroffen. Gladwell und seine Lektoren waren jederzeit eine einzige Google-Suche davon entfernt, das herauszufinden. Stimmt. Und nur zur Klarstellung, ich bin nur ein gelegentlicher Schachfan. Und sobald er etwas erwähnte, womit ich ein bisschen vertraut bin, war es falsch. Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Ein rotes Flag. Stimmt, ja. Außerdem, okay, weil dieses Faktoid natürlich seit mehr als einem Jahrzehnt durch die Kultur zirkuliert. und verschiedene, man begegnet verschiedenen Versionen davon. Die Version, die ich immer irgendwie geschätzt habe, zeigt, dass es keinen riesigen Unterschied gibt zwischen angeborenem Talent und Übung. Ich glaube, was er widerlegen will, oder zumindest wie ich es in Erinnerung habe, er sagt, du hast diese Vorstellung, okay, Michael Jordan ist dieser tolle Basketballer, der mit diesen unglaublichen Fähigkeiten geboren wurde. Aber in Wirklichkeit hat dieser Typ 4, 5, 6 Stunden am Tag jahrelang trainiert, bevor er dieses Leistungsniveau erreicht hat. Hat er nicht auch dieses blöde Ding über die Beatles, die in Hamburg aufgetreten sind? Reden wir über das Beatles-Ding. Die Beatles haben als Hausband in einem Stripclub in Deutschland angefangen. 8 Stunden am Tag, jeden Tag. Gladwell nutzt das als Beispiel für die Wirkung von Übung und harter Arbeit. Argumentiert im Wesentlichen, dass die treibende Kraft hinter der Größe der Beatles diese Zeit war, wo sie einfach ununterbrochen übten. Stimmt. Ein paar merkwürdige Dinge. Offensichtlich haben tonnenweise erfolgreiche Musiker keine solche Erfahrung gemacht. Stimmt. Und sie spielten auch Coverversionen. Viele Coverbands sind nicht die Beatles geworden. Und selbst mit aggressiven Berechnungen, diese Auftritte summierten sich auf irgendwo zwischen 1 und 2000 Stunden. Okay. Und vielleicht ein guter Moment zu erwähnen, dass Gladwells Behauptung hier ständig wechselt zwischen einer sehr spezifischen Aussage über die Bedeutung von ungefähr 10.000 Übungsstunden und einer allgemeinen Aussage, dass viel Übung einen wahrscheinlich sehr gut macht. Stimmt, stimmt. Und seine Fähigkeit, nahtlos von einem dieser Ansprüche zum anderen zu wechseln, das lässt es so anfühlen, als würde man tatsächlich etwas lernen. Weil man nicht merkt, dass die Grundaussage einfach ist. Wenn du ungefähr 10.000 Stunden übst, wirst du ziemlich gut. Und das, ja, das wusste ich auch ohne Buch. Ich weiß. Es ist fast ein surreales Kapitel zu lesen, weil wir im Nachhinein wissen, dass es das einflussreichste Kapitel des Buches ist. Aber da steckt kein Fünkchen Einsicht drin, oder? Für jeden, der auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt, es ist bizarr. Das Letzte, was ich inhaltlich sagen will, der Typ, der die Geigern-Studie tatsächlich durchgeführt hat, auf die sich Gladwell im Wesentlichen stützt, nennt Gladwells Kapitel eine provokante Verallgemeinerung. Was ich, er will noch nach Davos eingeladen werden. Wer auch immer das ist. Er sagt, ich will keine Brücken verbrennen. Aber ja, das ist Schwachsinn. Stimmt, stimmt. Ich habe eine grundlegende Kritik an der 10.000-stunden-idee. Wenn man den Klappentext liest und die These, die Gladwell in den frühen Kapiteln verfolgt, klingt das irgendwie progressiv? Er vertritt die Idee, dass erfolgreiche Menschen oft das Produkt von Umständen sind. Und man kann in diesem Kapitel auch einen progressiven Winkel sehen, wie du sagst. Weißt du, es geht nicht nur um angeborenes Talent, es geht um harte Arbeit. Aber viele Formulierungen in diesem Kapitel sagen, erfolgreiche Menschen sind außergewöhnlich harte Arbeiter. Und man merkt, dass große Teile dieses Buches eigentlich eine Aussage sind, dass wir doch ein bisschen in einer Meritokratie leben. Oder zumindest, dass sehr erfolgreiche Menschen ihren Erfolg in gewisser Weise verdient haben. Und das ist mehr als eine Aussage über Übung für eine Geige, oder? Das ist eine Aussage über die Fairness des Systems, ob reiche Menschen ihren Reichtum verdienen. Elon Musk hat seine 10.000 Stunden geleistet. Hast du das? Das ist auch so ein Konzept, das beim ersten Begegnen klug und aufschlussreich klingt. Ja, wie Blink. Beim ersten Begegnen denkst du, 10.000 Stunden. Okay, es gibt diese Schwelle. Aber sobald du anfängst, darüber nachzudenken, es reduziert sich auf. Es kommt drauf an. Stimmt. Es kommt auf die Fähigkeit an. Es kommt auf die Person an. Ich bin sicher, manche Leute üben 10.000 Stunden lang und sind immer noch schlecht. Ich bin sicher, manche machen 10.000 Stunden und sind super gut. Also selbst wenn du an die 10.000 Stunden glaubst, du musst es trotzdem von Fall zu Fall beurteilen. Ist das ein interessanter Maßstab für diesen Fall? Und wenn du das einmal getan hast, machst du es sowieso von Fall zu Fall. Das ist gut gesagt. Dieses Kapitel hat so ein Merkmal von Gladwells Büchern, auf dem Klappentext klingt es nach einer scheinbar glänzenden und überzeugenden These, aber wenn man reingeht, gibt es viel Qualifizieren und Verwässern der These, was wissenschaftlich gesehen vernünftig ist. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass die These von Anfang an vielleicht etwas übertrieben war. Stimmt, es ist Clickbait, ja, es schafft eine Situation, wo es zwei Versionen des Buches im öffentlichen Bewusstsein gibt. Eine wird der Öffentlichkeit präsentiert, soll Leser anlocken mit einer punchy Schlagzeilenthese. Die andere ist die ganzheitlichere, wissenschaftlich vertretbare Version des Buches. Nicht wirklich vermarktet, aber Gladwell kann auf sie zurückfallen, wenn seine These kritisiert wird. Und so gibt es oft eine große Lücke zwischen dem, was das Buch schlussfolgt, und dem, was der Durchschnittsleser denkt, was das Buch schlussfolgt. Es gab ein Interview von 2019 mit ihm, wo er darüber sprach, auf Kritiker zu reagieren. Er sagte, ich bin immer wieder erstaunt, dass die Aufgabe, auf Kritiker zu reagieren, meistens nicht darin besteht, sie zu widerlegen, sondern sie zu korrigieren. Stimmt, er reagiert auf Kritik oft damit zu sagen, die Kritik vereinfache seine Schlussfolgerung und er hat nicht immer Unrecht. Aber die Ironie ist, das Marketing und die Präsentation seines Buches basieren selbst auf vereinfachten Schlussfolgerungen und deshalb verkauft es sich. Stimmt, stimmt. Er behauptet also, er korrigiert seine Kritiker, aber diese Kritiker reagieren größtenteils auf die These, die Gladwell selbst der Öffentlichkeit präsentiert. Ich habe ehrlich gesagt auf einer Ebene ein bisschen Mitgefühl mit Gladwell. Ich glaube, er hat wahrscheinlich nuancierte Ansichten zu all dem. Und auf einer Ebene kann man sagen, Autoren sind nicht verantwortlich dafür, wie das Flughafenmarketing ihre Bücher vermarktet. Aber ich denke auch, das Buch selbst hat nicht die Rigorosität, auf die man sich wirklich stützen kann. Ja, es gab 2013 einen Essay im New Yorker. Als Antwort auf Kritiker, Complexity and the 10,000-Hour-Rule. Verschiedene Kritiker wiesen darauf hin, dass das ein grober Durchschnitt ist, sehr ungenau. Gladwell gibt das hastig zu. Er antwortet nur, mein eigentlicher Punkt war, dass der größte Unterschied zwischen Menschen, die in etwas gut sind, und Menschen, die großartig sind, die Menge an Übung ist, okay. Aber wenn das dein eigentlicher Punkt war, warum nennst du das Kapitel dann The 10,000-Hour-Rule? Stimmt. Einige seiner Kritiker wiesen auf Studien hin, die zeigen, dass Menschen in anderen Ländern Schachmeister und professionelle Basketballer wurden mit weit weniger als 10,000 Stunden Übung. Und Gladwell sagt, naja, Schachmeister ist ein niedrigerer Rang als Schachgroßmeister und internationaler Basketball ist leichter als die NBA. Also sind das keine echten Experten. Man sieht eine Kreislogik entstehen, oder? Es dauert 10,000 Stunden Experte zu werden. Und was definiert einen Experten? 10,000 Stunden Übung. Stimmt, stimmt, stimmt, stimmt, stimmt. Also, die nächsten paar Kapitel sind eigentlich die, die mir am besten gefallen haben. Sie heißen beide The Trouble with Geniuses, Teil 1 und Teil 2. Das erste Kapitel handelt im Wesentlichen von den Grenzen der Nützlichkeit von IQ, basierend auf diversen Erkenntnissen, dass ab einem bestimmten Schwellenwert die Fähigkeit des IQ, Lebenserfolg vorherzusagen, schnell abflacht. Oh, das ist tatsächlich irgendwie interessant. Ja, ich fand es faszinierend. Der zweite Teil hat dieselbe Grundthese, konzentriert sich aber auf das Schicksal des superintelligenten Chris Langen. Gladwell hebt diesen Mann hervor und stellt fest, dass ihm so etwas wie praktische Intelligenz fehlt, was meiner Einschätzung nach mehr oder weniger dasselbe ist wie emotionale Intelligenz, so wie Gladwell es darstellt. Die Grundprämisse: Dieser Mann hat in seinem Leben nicht wirklich etwas erreicht. Und Gladwell versucht herauszufinden, warum. Warum flattert der klügste Mensch der Welt einfach so herum? Er zitiert eine einzige Studie über Erziehungsstile in verschiedenen Einkommensgruppen und kommt zu dem Schluss, dass wohlhabendere Familien tendenziell erfolgreichere Kinder haben, was er zumindest teilweise auf erlernte Verhaltensweisen zurückführt, die von Eltern weitergegeben werden, die besser in der Lage sind, wichtige soziale Situationen zu meistern. Situationen, die er sagt, jemand wie Chris Langen nicht meistern kann, weil er diese Anleitung nicht hatte oder dieses Modell nicht hatte. Okay. Also, im Grunde zwei Kapitel, um zu sagen, IQ flacht irgendwann ab, was cool ist. Und dann, reiche Kinder machen es besser als arme Kinder. Okay. Es ist sehr seltsam zu sagen, reiche Kinder machen es besser als arme Kinder und das dann auf emotionale Intelligenz zurückzuführen. Stimmt. Die Zusammenhänge zwischen Intelligenz, finanziellem Status und Erfolg, die Literatur zu diesen Dingen ist unglaublich umfangreich. Und Gladwell streift sie kaum, oder? Diese Kapitel sind 40 Seiten, verweisen auf 2 oder 3 Studien und eine Handvoll netter Anekdoten. Es könnte ein interessantes Körnchen drin sein, aber man ist weit über dem eigenen Kopf. Es gibt da auch IQ-Zeug, das einfach darauf wartet, widerlegt zu werden, wie eine grell blinkende rote Lampe. Es ist für mich nicht wirklich ein Paradoxon, dass jemand mit sehr hohem IQ nicht unbedingt erfolgreich im gesellschaftlich definierten Sinne ist, wenn man IQ als gut im Teste machen versteht, oder? Es soll ja eine allgemeine Intelligenz sein, aber wenn man emotionale Intelligenz rausnimmt und soziale Intelligenz rausnimmt, in welchem Sinne ist das dann allgemein? Wir leben nicht in einer Welt, wo wir alle den ganzen Tag Mathe machen. Es gibt bestimmte Tests, bei denen er sehr gut abschneidet. Aber das ist nicht dasselbe wie zu sagen, er ist klug, in dem Sinne, wie dieser Begriff umgangssprachlich verwendet wird. Für mich sagt das mehr über das Konzept IQ als über diesen Typen. Ja, was Gladwell widerlegt, ist die Idee, dass jemand mit sehr hohem IQ automatisch erfolgreich wäre, finanziell und sozial, oder? Und das ist einfach etwas, das kluge Menschen über IQ nicht wirklich so denken. Ja, das glaubt niemand wirklich. Ja, das könnte IQ-Puristen stören. Aber wen juckt's? Es gibt einen zweiten Teil des Buches. Man ist zwischen den Kapiteln und da steht Teil 2 Legacy. Okay, ich war zuerst sehr verwirrt. Was er meint ist kulturelles Erbe, okay? Das ist der Rassenwissenschaftsabschnitt des Buches. Oh gut, holt die Messschieber raus. Das nächste Kapitel heißt Harlan, Kentucky. Es geht um die Neigung zur Gewalt in sogenannten Ehrenkulturen. Okay, Gladwell sagt im Wesentlichen, das erklärt viele regionale Unterschiede bei Gewalt und Südstaatler seien unter bestimmten Umständen gewalttätiger als andere. Und das ist der gesamte Punkt des Kapitels. Im Wesentlichen, wenn man ihren Ehrensinn angreift, sind Südstaatler viel gewalttätiger. In anderen Situationen sind sie weniger gewalttätig. Okay, ich frage mich, wo will er damit hin? Wo führt der ganze Schwung hin? Und dann blättert man um und stößt auf Kapitel 7, The Ethnic Theory of Plane Crashes. Oh nein. Oh. Nein. Oh, ist das das Ding mit den Südkoreanern? Oh ja. Du würdest ein Flugzeug in einen Berg fliegen, weil du deinem Vorgesetzten nicht widersprechen wolltest. Das ist korrekt. Ich muss sagen, bevor ich zu diesem Kapitel kam, war ich nicht sicher, ob wir Outliers für die Sendung machen sollten. Ich dachte 10.000-stunden-regel, ja, Pop-Science-Schwachsinn, aber ist da genug Material? Und dann kam ich dazu und ich dachte, oh Gott, diese Folge ist gesetzt, wir machen das. Das Kapitel erzählt die Geschichte von Korean Air, einer Airline, die über mehrere Jahrzehnte hinweg deutlich mehr Abstürze hatte als andere Airlines. Und wie der Kapiteltitel vermuten lässt, denkt Gladwell, das liegt daran, dass sie Koreaner sind. Genauer gesagt, sagt er, es gibt bestimmte koreanische kulturelle Kommunikationsnormen, die Abstürze wahrscheinlicher machen. Darunter indirektere Redeweisen und Respekt gegenüber Autoritätspersonen. Okay. Im Wesentlichen braucht ein gut funktionierendes Flugzeug konsistente und klare Kommunikation unter der Besatzung und mit der Flugsicherung. Und laut Gladwell stehen diese kulturellen Normen dem im Weg. In einem Interview sagte Gladwell, die einzige wichtigste Variable bei der Frage, ob ein Flugzeug abstürzt, ist nicht das Flugzeug, nicht die Wartung, nicht das Wetter, es ist die Kultur, aus der der Pilot stammt. Oh ja, er belegt das nicht mit Daten, ich glaube, es ist auch das Wetter. Und so weiter. Ich glaube, es sind viele andere Dinge, aber diese These ist so weit verbreitet, dass 2013 als Asiana Flight 214 in SFO abstürzte. Mehrere prominente Nachrichtenorganisationen die Frage behandelten, ob Kultur ein Faktor war. Die Washington Post mit der Schlagzeile: Mangel an Cockpit, Kommunikation erinnert an Korean Airlines Absturz nahe London, 1999. NBC mit einer Geschichte. Koreanische Kultur könnte Hinweise auf Asiana-Absturz liefern. Ein Reporter fragte den Chef der NTSB auf einer Pressekonferenz, ob Kultur der Grund für den Absturz gewesen sein könnte. Man merkt vielleicht, dass das im Wesentlichen eine unfalsifizierbare These ist. Stimmt, ja. Wie Gladwell selbst zugibt, Flugzeugabstürze sind sehr selten, weil sie das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse erfordern. Nicht wie im Film, wo einfach ein Triebwerk explodiert. Man braucht schlechte Ausrüstung, schlechtes Wetter, müde oder unerfahrene Piloten, schlechte Kommunikation, alles zusammen. Stimmt. Die Idee daraus, eine spezifische Schlussfolgerung über die Rolle von Kultur zu ziehen, auf den ersten Blick verdächtig. Aber es wird schlimmer, wenn man tiefer gräbt. Einer der ersten Korean Air Abstürze, die Gladwell anführt, ist Korean Air Flight 801 von 1908 und 70. Dieser Flug wurde von einem russischen Kampfjet AB geschossen. Gladwell erwähnt das sogar, er erkennt es ganz kurz an. Aber dann zählt er ihn trotzdem in seine übergreifende These über koreanische Flugbesatzungen ein und zählt ihn weiterhin als einen der Abstürze, von denen er spricht, wenn er die Zahl der Abstürze nennt. Oh mein Gott, er listet dann mehrere weitere Korean Air Abstürze in den 1980ern auf Versuch den Fall zu machen, dass etwas Merkwürdiges passiert mit Korean Air. Er gibt keine Details zu diesen Flügen. Also habe ich sie alle nachgeschaut. Der allererste ist der Flug 7 von 1983, ebenfalls von den Sowjets abgeschossen. Diesmal erwähnt Gladwell das nicht mal, was besonders bemerkenswert ist, weil das ein großes Ereignis im Kalten Krieg war. Man kann es als Flug 007 nachschlagen. Das Flugzeug war in New York gestartet und in Anchorage zwischengelandet. Viele Amerikaner starben. Reagan nannte es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Riesige Sache. Aber Gladwell listet es einfach ab, als wäre es ein weiteres Beispiel für koreanische Fluginkompetenz. Als nächstes auf seiner Liste eine Boeing 707, die er nur beschreibt als über dem Andamanensee abgestürzt. 1987. Möchtest du raten, wie dieses Flugzeug runterkam? Wurde es von Indien abgeschossen? Nein, total falsch. Nordkoreanische Terroristen hatten eine Bombe an Bord gebracht. Oh, also insgesamt identifiziert Gladwell 7 bedeutende Korean Air Abstürze zwischen 1978 und 1997. Und das ist die Grundlage seiner These hier. Aber drei davon waren Ergebnisse von Terroranschlägen oder Militärangriffen. Ja, ich meine, das allein sollte reichen, um dieses Kapitel vollständig abzuschreiben. Aber ich will noch eine Sache erwähnen. Gladwell nutzt den NTSB-Untersuchungsbericht für Korean Air Flight 801 im ganzen Kapitel und verfälscht ihn mehrfach. Und wie koreanische Muttersprachler festgestellt haben, übersetzt er das koreanische Group falsch. Das Ergebnis ist, dass Gladwell will, dass man glaubt, der erste Offizier habe eine Gefahr wegen des Wetters gespürt, aber sei dem Kapitän gegenüber so respektvoll gewesen, dass er es nicht richtig kommuniziert hat. In Wirklichkeit sagten koreanische Muttersprachler, die es analysierten, er hat dem Kapitän ganz direkt gesagt, dass das Wetter schlecht war. Ich will nicht auf jedes Detail eingehen, aber ein koreanisch-amerikanischer Blogger hat es so ausgedrückt. Diese sogenannte Interpretation der wahren Absichten des Piloten ist purer Müll. Sie ist so absurd falsch, dass mir die Superlative fehlen, um zu beschreiben, wie falsch das ist. Gladwells Ausführungen zur koreanischen Sprache sind für jeden, der koreanisch in einem professionellen Umfeld gesprochen hat, zu 120% lächerlich. Wow. Also, was ist die eigentliche Erklärung dafür, wie das Flugzeug runterkam? Schlicht und einfach Pilotenfehler. Er hatte die Information. Und in jedem Absturz, ich glaube, das ist das Fazit, ich habe mir auch die anderen ein bisschen angeschaut. Und es sieht so aus. Wenn man die Berichte zu den Abstürzen liest, war es eine Kombination von Ereignissen. Aber alles kreist um schlechtes Wetter und ein paar schlechte Entscheidungen. Stimmt. Und das war es im Wesentlichen. Es ist nicht viel komplizierter als das. Das ist auch ein größeres Problem, existenziell gesehen, weil selbst wenn es so gewesen wäre, dass der Co-Pilot es wusste und nichts sagte, wegen Respektsamkeit, das ist nicht notwendigerweise eine kulturelle Erklärung. Das könnte einfach sein, dass diese Person zufällig sehr respektvoll ist. Absolut. Lass uns die Tatsache beiseite schieben, dass das unglaublich unehrlich ist und er über die Hälfte dieser Abstürze einfach lügt oder sie zumindest grob falsch darstellt. Er hat gesagt, die einzige wichtigste Variable ist nicht das Flugzeug, nicht die Wartung, nicht das Wetter. Es ist die Kultur, aus der der Pilot stammt. Und als Beleg hat er nur ein einziges Flugprotokoll und eine Handvoll Abstürze, von denen wieder die Hälfte abgeschossen oder gesprengt wurde. Es gibt keine Analyse von Daten anderer koreanischer Airlines, keine Daten über andere Airlines mit höheren Absturzraten. Und soweit ich sehen kann, hat er kein einziges Gespräch mit einer koreanischen Person geführt. Und schließlich, wie Gladwell selbst erwähnt, konnten Reformen beim internen Training bei Korean Air die Absturzrate vollständig beheben. Was die Idee wirklich untergräbt, dass diese tief verwurzelten Kulturnormen eine große Rolle spielen. Das Interessante hier ist auch, bei diesem Kapitel nimmt er nicht unbedingt einen Korpus wissenschaftlicher Arbeit, so eine Meta-Analyse jedes Flugzeugabsturzes oder so. Er macht selbst quasi eine akademische Studie. Er selbst geht durch die Flüge. Aber das Seltsame ist, wenn es ein Pop-Science-Buch ist, es gibt Dutzende von Wissenschaftlern, die das erforschen. Es gibt Aufzeichnungen über jeden einzelnen Absturz und alle Gründe. Da gibt es wahrscheinlich echte interessante Erkenntnisse und man könnte tatsächlich eine Vergleichsstudie machen. Manche Kulturen sind kollektivistischer, andere sind mehr individualistischer. Man könnte die auf einem Spektrum auflisten. Wo stehen sie? Und dann sagen, Deutschland ist übrigens auch sehr hierarchisch. Vielleicht haben Deutschland und Südkorea 0,2% mehr Abstürze als andere Länder. Das könnte tatsächlich ein bisschen auf ihre hierarchischeren Kulturen zurückzuführen sein. Aber man könnte das tatsächlich wissenschaftlich angehen. Und jemand hat das wahrscheinlich schon getan, weil es eine wirklich interessante Frage ist. spielt Kultur bei Flugzeugabstürzen eine Rolle? Aber statt das zu tun oder die Literatur überhaupt zu berücksichtigen, sagt er einfach, naja, ich habe 6 Abstürze gefunden. Du sagtest, vielleicht sind das 0,2% mehr Abstürze. Das Problem mit Absturzdaten ist, dass Flugzeuge fast nie abstürzen. Ja, genau, ja. Wir reden über Absturzraten von etwa 4 pro Million Flüge für Korean Air. Und das ist außerordentlich hoch. Stimmt. Die Stichprobengrößen, mit denen wir hier arbeiten, sind so klein, dass Wissenschaft damit kaum möglich ist. Ja, ich habe auch gerade gemerkt, dieses Buch heißt Outliers – The Story of Success und dieses Kapitel handelt einfach davon, dass Koreaner schlechte Piloten sind. Das wäre ein besserer Kapiteltitel gewesen. Also, das war Kapitel 7 – The Ethnic Theory of Plane Crashes. Ich dachte, wir hätten den Tiefpunkt erreicht und dann schlug ich die Seite um. Kapitel 8 – Rice Paddies and Math Tests. Oh, wir sind wieder in Asien, oder? Wir verbringen eine außergewöhnliche Menge Zeit in Asien. Es ist halt nur die Hälfte der Weltbevölkerung, Peter. Ich sehe nicht, warum so viele Verallgemeinerungen nicht gerechtfertigt wären. Also, die These von Kapitel 8 ist, man kann den angeblichen Erfolg von Asiaten in Mathematik auf den Reisanbau zurückführen. Okay, er beginnt damit, über die Bedeutung von Reis in China zu reden. Und dann wechselt er zu einem sehr anderen Thema, asiatische Nummerierungssysteme. Ich möchte vorher anmerken, die Leichtigkeit, mit der Gladwell in diesem Kapitel zwischen China und Südchina und Asien im Allgemeinen wechselt, ist unreal. Er stellt hier eine recht einfache und irgendwie überzeugende These auf, basierend natürlich auf der Arbeit echter Forscher, nämlich, dass asiatische Nummerierungssysteme einfachere Regeln und einfachere Wörter verwenden als westliche Pendants, was dazu zu führen scheint, dass asiatische Kinder ihre Zählfertigkeiten viel schneller entwickeln als westliche Kinder und ihnen einen riesigen Entwicklungsvorsprung in Mathematik gibt. Natürlich reden wir, wenn wir asiatische Nummerierungssysteme sagen, eigentlich von chinesischen Nummerierungssystemen. Und dann, aus Gründen, die ich wirklich nicht begreife, sagt er im Grunde, und ich glaube, es könnte auch etwas mit dem Reisanbau zu tun haben. Plötzlich redet er davon, wie schwierig Reisanbau ist und wie viel Fleiß er erfordert. Und das alles ist wichtig für Mathematik. Und Reisanbau war ein integraler Teil der Gesellschaft in Südchina. Und das erklärt, warum Asiaten besser in Mathe sind. Und das Folgende braucht viel Fleiß und Ausdauer. Und das ist alles wichtig in Mathe. Und Reisanbau war ein integraler Teil Südchinas. Ich muss dich beschuldigen, das zu vereinfachen, denn das klingt so wenig überzeugend. Das Seltsame ist, dass er das Zahlensystem erwähnt. Ich dachte, er geht einfach in eine ganz andere Richtung. Und das Reisfeld-Ding sollte eine niedliche Anekdote sein, die erklärt, warum das Zahlensystem so funktioniert. Aber nein, der einzige Grund, warum er das Zahlensystem erwähnt, ist meines Erachtens folgender. Seine eigentliche These ist so weit daneben, dass er eine viel plausiblere Erklärung einbauen muss, damit er sagen kann, wenn jemand fragt, was soll das mit dem Reisfeld-Schwachsinn? Naja, es könnte auch das Zahlensystem sein. Es gibt absolut keine Forschung oder Daten, die versuchen, Reisanbau spezifisch mit Matheerfolg zu verknüpfen. Eine simple Sache wäre, vergleiche Menschen in Asien, die Reis anbauen, mit denen, die etwas anderes anbauen, und vergleiche ihre Matheergebnisse. Er macht das nicht. Und hier das Seltsame, er erwähnt kaum Matheergebnisse überhaupt. Die Tatsache, dass Asiaten gut in Mathe sind, ist etwas, das du schon glauben sollst. Stimmt, stimmt. Er erwähnt eine einzige Studie, Trends in International Mathematics and Science Study. Er stellt fest, dass Schüler aus Japan, Südkorea, Hongkong, Singapur und Taiwan in dieser Studie hohe Matheergebnisse erzielen. Was man vielleicht bemerkt, China ist nicht auf dieser Liste. Stimmt, obwohl seine gesamte Geschichte über Reisanbau sich vollständig um Südchina dreht. Stimmt, lass mich eine Fußnote vorlesen. Wo er das erklärt. Das chinesische Festland ist nicht auf der Liste, weil China noch nicht an der TIMSS-Studie teilnimmt, aber die Tatsache, dass Taiwan und Hongkong so hoch rangieren, legt nahe, dass das Festland wahrscheinlich auch sehr gut abschneiden würde. Was? Also, okay, ein schneller Hinweis. Sowohl Hongkong als auch Taiwan sind kleine, reiche Inseln. Stimmt. Weißt du, eine andere Sache, die man daraus ziehen kann? Singapur, eines der Top-Länder in der Studie, ist kein Reisanbauland. Stimmt. Auf der anderen Seite ist Thailand ein Land mit großer Reisproduktion und war eines der schlechtesten Länder in der Studie. Indonesien, der drittgrößte Reisproduzent der Welt, schnitt noch schlechter ab. Gladwell geht auf nichts davon ein, stimmt. Und er geht auch nicht darauf ein, wie verbreitet Reisanbau in Japan und Südkorea ist, stimmt. Also, dieses Kapitel ist im Grunde eine schreckliche gebildete Vermutung darüber, warum Asiaten so gut in Mathe sind. Und es zeigt nicht mal auf sinnvolle Weise, dass Asiaten so gut in Mathe sind. Das ist unfassbar. Das ist das schlechteste Kapitel des Buches, was die Präsentation von Beweisen angeht. Und das nach dem Absturzkapitel. Dem Asiaten können nicht fliegen Kapitel. Ja, er erklärt auch nicht, warum koreanische Mathefähigkeiten sich nicht im Cockpit übertragen haben. Stimmt, das hätte ich gerne hier gehört und beides zusammengewoben. Man hätte es genauso gut alles zu einer These machen können, oder? Egal. Warte mal, was ist eigentlich sein genaues Argument mit den Reisfeldern? Gibt es etwas Spezifisches beim Reisanbau, dass man die Pflanzen zählen muss oder so? Ja? Es geht nicht ums Zählen per se. Es ist im Wesentlichen, dass es sehr hart ist und viel Ausdauer erfordert. Und er zitiert Studien, die zeigen, dass asiatische Schüler höhere Ausdauerwerte zeigten als westliche bei Matheaufgaben. Und dass ein großer Teil davon, gut in Mathe zu sein, gar nicht das Rechnen selbst ist. Es ist die Bereitschaft, länger dran zu bleiben. Ja, man ist ausdauernder. Dieser Teil schien irgendwie zu stimmen, dieser kleine Forschungsschnipsel. Aber das ist alles. Es ist wirklich nichts Spezifisches am Reisanbau. Es ist ein Argument, das man über so ziemlich jede Bauernkultur machen könnte. Stimmt, stimmt. Reisanbau findet natürlich noch statt. Aber vor 100 Jahren hatten alle unsere Vorfahren es viel schwerer, oder? Und wenn man eine Erzählung bauen wollte um die Kämpfe der Einwanderverfahren in New York in den 1880ern oder so und sagen wollte, das hat eine Arbeitsethik eingeflößt, man könnte es machen, oder? Man könnte es mit jeder Kultur machen. Jeder hat eine Geschichte voller harter Arbeit und Ausdauer. Das ist ein großer Teil davon, warum wir alle noch leben. Also verstehe ich wirklich nicht, warum er sich auf Reisfelder eingeschossen hat. Ich glaube wirklich, er dachte einfach. Und jetzt kommt der Asien-Teil meines Buches. Ich erkläre, was die so treiben. Was sind die ersten Dinge, die mir zu Asien einfallen? Mathe und Reis. Ich google beides und finde was raus. Ja. Weil es auch als eine Art interessante Theorie denkbar wäre, wenn man es akademisch anginge. Manche Pflanzen sind viel leichter, manche erfordern mehr Ausdauer. Aber Reis ist sicher nicht die schwierigste Pflanze der Welt. Also würde man auf andere Orte schauen, vielleicht der hohe Norden, wo man kaum etwas anbauen kann. Das Leben ist dort wirklich hart. Die sollten also super gut in Mathe sein, oder? Stimmt. Aber er macht nicht mal die grundlegende Vergleichsarbeit, die man braucht, um eine kulturelle Erklärung zu beweisen. Ja, er sagt selbst, naja, Reisanbau ist ein Südchina-Ding. Weizenanbau ist im Norden viel verbreiteter, aber dann, naja, wir haben diese Daten nicht. Und man denkt, dann brauche ich diese Daten, Alter. Komm wieder, wenn du sie hast. Stimmt. Und dann hätte ich gerne einige Kontrollvariablen für Einkommen und so weiter gesehen. Du hast wirklich nicht mal den geringsten Teil der Arbeit gemacht, die nötig wäre, um das zu belegen. Obwohl er es wahrscheinlich auf fesselnde Weise erzählt. Oh ja. Das ist das Gladwell-Ding. Er ist ein wirklich begabter Geschichtenerzähler. Nein, das ist er. Ich war manchmal etwas verblüfft, weil er manchmal Forschung und Geschichte so zusammenwebt, dass der erste Instinkt ist, das macht Sinn. Und dann denkst du einen Moment nach und denkst, vielleicht nicht, oder? Aber hier waren es wirklich nur zwei separate Dinge. Erstens, Asiaten, gut in Mathe. Zweitens, Reisanbau, schwierig, stimmt. Das war's. Ich konnte es nicht fassen. Und wenn man ein Kapitel schreibt, das vollständig auf einem der häufigsten Stereotype aufbaut, das in einer westlichen Gesellschaft kursiert, dann sei vielleicht vorsichtig, oder? Stimmt, ich konnte es nicht fassen. Selbst nach dem Ethnic Theory of Plane Crashes Ding war ich von diesem Kapitel erschüttert. Wenn ich ein Pop-Science-Buch schreibe, heißt eines der Kapitel Women Be Shopping. Sorry, Wissenschaft. Ich denke auch thematisch, ich habe 1 Million von diesen Pop-Science-Büchern für verschiedene Projekte geschrieben. Und etwas, das ich vor allem bei dieser Gruppe von Journalisten gefunden habe, die wirklich in kontraintuitiven Erklärungen schwelgen. Es geht immer darum, du denkst, es ist das, aber es ist eigentlich das, oder? Das Problem mit diesen Erklärungen ist, dass sie kulturelle Erklärungen für Dinge erheben, die wirklich einfach Politikergebnisse sind. Ja, wenn man verstehen will, warum Taiwan, Hongkong und Singapur in internationalen Mathe-Tests so gut abschneiden, liegt es wahrscheinlich an ihrer Bildungspolitik. Es liegt wahrscheinlich an etwas, das offensichtlich ist, wie ihr Pro-Kopf-BIP und ihre Bildungsausgaben und die spezifischen Strukturen ihrer spezifischen Bildungssysteme. Interessant, dass du das erwähnst. Das letzte Kapitel geht über eine Schule in der Bronx, die es mit ärmeren Stadtkindern schafft, im Wesentlichen durch sehr lange Schultage. Weil sie herausgefunden haben, dass ein Großteil davon, warum arme Schüler zurückfallen, daran liegt, dass sie zu Hause oder in den Ferien nicht so viel lernen wie reichere Kinder. Also haben sie den Schultag verlängert und helfen, das auszugleichen. Eine Sache, die Gladwell in diesem Kapitel erwähnt, Schulkinder in Asien, in diesen erfolgreichen Ländern, sind viel länger in der Schule. Und er wirft das einfach so rein und sagt, naja, natürlich schneiden sie deshalb gut ab. Und man denkt, ich dachte, es waren die Reisfelder, Alter. Was ist denn jetzt passiert? Was ist, dass er dieses Bronx-Kapitel damit endet? Die Schule bringe die Lektionen des Reisfeldes in die amerikanische Innenstadt. Das ist ein Kicker. Er hatte den Kicker die ganze Zeit bereit. Stimmt. Also, das ist das Ende des Buches. Es gibt noch einen Epilog, A Jamaican Story, was mich nervös gemacht hat. Aber es stellt sich heraus, es geht einfach um seine Vorfahren und so seine Familiengeschichte. Und er redet im Wesentlichen über seine eigene Familie und die Vorteile, die den Weg für seinen Erfolg geebnet haben. Es wirkte wie ein relativ bescheidenes, ich war im letzten Jahrzehnt sehr erfolgreich und ich erkannte, dass ich ein bisschen Glück hatte. Ja, das klingt in Ordnung. Ja, war völlig okay. Ich hätte es vorgezogen, wenn er davor nicht 50 Seiten lang übertriebene Verallgemeinerungen über Asiaten gemacht hätte. Es ist auch interessant, weil ich immer dachte, er sei mit der Zeit schlechter geworden. Die früheren Bücher standen auf wesentlich festeren Grundlagen, weil man, um weiterhin Pop-Science-Bücher zu veröffentlichen, mit ein paar guten Ideen anfangen kann, aber die hat man nur ein paar Mal im Leben, oder? Wirklich große, wahre Ideen. Aber es klingt so, als wäre er auch von Anfang an schon auf ziemlich wackeligem Fundament gewesen. Es stimmt, dass seine späteren Bücher zunehmend kritisiert wurden. Ja, es gibt einige echte Verrisse seiner Arbeit in den letzten Jahren. Ja, oh ja. Seine Reaktionen sind zunehmend defensiv geworden, soweit ich das beurteilen kann. Also stimmt es. Die Toleranz für Gladwell ist von einer Klippe gefallen. Und ich bin ja nicht sicher, ob das daran liegt, dass es schlechter geworden ist oder ob die Leute einfach klüger geworden sind. Aber ich sag dir das, es war 2008 und das Zeug ist einfach schlecht. Das Zeug ist einfach schlecht. Ich klaue das von einem Tweet von dir, viel von dem allgemeinen Interesse-Bloggen, das wir in den Blütezeiten der Blogs hatten. Viele dieser Leute werden immer peinlicher, partly weil soziale Medien sie echter Expertise ausgesetzt haben. Stimmt. Und ich frage mich, ob das Ende der TED-Talk-Ära, ich glaube, wir sind jetzt in einer Post-TED-Welt, auch wenn diese Dinge natürlich noch existieren und Pop-Science-Bücher noch existieren, die kulturelle Hegemonie, die sie mal hatten, ist vorbei. Partly weil, wenn er ein Buch schreibt über Reisanbau in Südchina, kann jemand, der Reisanbau in Südchina studiert, auf Twitter gehen und sagen, hallo, das ist, was ich mache. Stimmt. Das hier ist, warum dieses Buch Schwachsinn ist. Auf eine Weise, die Akademiker, die sich früher über seine Bücher beschwerten, wahrscheinlich nur an Cafeteriatischen unter sich getan haben. Das wurde einfach nicht bemerkt. Ja, ich glaube, das ist definitiv ein Teil davon. Ich frage mich auch, ich hatte ein Gespräch mit ein paar Zoomers über die Rassenkomödie Mitte der Nullerjahre. Oh ja. Und ich glaube, wir haben über eine Folge von The Office gesprochen, Diversity Day, die, glaube ich, nicht mehr auf Peacock ist. Stimmt. Oh ja. Ich dachte, es gab eine Zeit nach den 90ern, in dieser Art End of History. Ära, wo die meisten von uns irgendwie übereinstimmten, dass Rassismus weitgehend überwunden war und dass wir deswegen jetzt darüber Witze machen konnten, weil wir alle auf der gleichen Seite waren. Stimmt. Und als wir die Obama-Ära miterlebten, den Aufstieg der Tea Party, den Aufstieg des Trump-Flügels der Republikanischen Partei, wurde sehr deutlich, dass wir eigentlich sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was Rassismus ist, warum er wichtig ist, ob er hinter uns liegt und so weiter. Und das wurde weniger akzeptabel. Stimmt. Ich sehe Bruchstücke davon in Gladwells Diskussionen über Asiaten, die gut in Mathe sind, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr durchkommen lassen, weil ein Lektor sagen würde, ist dieses Stereotyping nötig? Ist es korrekt? Damals hat man vom Standpunkt aus operiert, dass Rassismus wirklich hinter uns liegt. Also, reden wir darüber. Stimmt, wir können jetzt zugeben, dass viele dieser Stereotype stimmen. Stimmt, anstatt die Stereotype zu demontieren, denkt man darüber nach, warum wir glauben, dass sie wahr sind. Oder macht sogar nicht mal die grundlegende Arbeit, um sie zu untersuchen, weil es klingt, als hätte er das nicht mal getan. Naja, ein bisschen Nuance einzuführen, stimmt? Es ist nicht, Asiaten sind gut in Mathe. Es ist eher eine Handvoll größtenteils kleiner Inselstaaten, die sehr wohlhabend sind oder schneiden bei Mathe-Tests sehr gut ab. Ist das wirklich ein Rätsel? Ich weiß nicht, ob das so ist. Stimmt, ich möchte mit einem Gladwell-Zitat abschließen, das nichts mit diesem Buch zu tun hat. Ich erinnere mich kaum noch daran, außer dass ich verwirrt war, wer dieser Epstein-Typ ist und warum wir alle in seinem Flugzeug saßen.